Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 12. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Gott segne dieses Wort. Unser Kampf. In diesem Bibelvers hier, Bibelabschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, lernen wir mehr über unseren Kampf. Genauer gesagt, Gottes Kampf in unserer Stille. Also hier sehen wir, dass wir es zu tun haben, nämlich mit der spirituellen Welt. Ja, also bösen Dämonen, gefallenen Engeln, mit dem Teufel selber, ja. Und darauf kommt es an, zu verstehen, dass es eben nicht Menschen sind aus Fleisch und Blut, gegen die wir kämpfen, ganz wichtig, sondern gegen, ja, wie es hier steht, böse Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und die bösen Geister in der Himmelswelt. Also die irdische Natur in der irdischen Weise hier auf der Welt, die unter der Herrschaft des Teufels stehen, und eben auch in der himmlischen Welt, die eben noch nicht, wo Jesus Christus sich noch nicht getrennt hat von all dem. Man kann fragen, und man fragt vielleicht, ja, aber ich dachte, Jesus Christus hat am Kreuz Sünde, Tod, Teufel und alles Böse besiegt. Ja, das hat er, richtig. Aber es wird vollendet werden am jüngsten Tag. Das ist das zweite Mal, wenn Jesus, das zweite und letzte Mal, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und am jüngsten Tag wird das vollendet sein. Wann das ist, wissen wir nicht. Ja, ganz wichtig. Und es kommt nicht, die Bibel sagt uns das nicht. Und das ist auch nicht unser Ziel und unsere Absicht, die Zukunft da vorauszusagen. Die Bibel warnt uns vor Wahrsagerei und all dem. Haltet euch von all dem fern. Das ist auch böse. Und tut das nicht. Ja. Aber nehmt zu Herzen und versteht, dass unser Kampf eben, dass es letztendlich der Teufel ist, der Satan, der die Herzen der Menschen erhärtet. Ja, und Menschen, die Jesus Christus nicht zugewandt sind, deren Herzen sind erhärtet. Und der Teufel, der Satan, kann dann in und durch diese Menschen wirken und diese Menschen beeinflussen, Böses zu tun. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Und der Teufel ist, der Satan ist eben auch nochmal, ist wichtig auch zu verstehen, wenn Leute sagen, es gibt den Teufel nicht oder Satan existiert nicht oder so, da haben Leute irgendwo irgendwas verpasst oder wollen das nicht glauben, aber hier ist das ganz klar beschrieben und nur die Bibel sagt uns, wer denn hier die Gegenspieler, unsere Gegenspieler sind, nämlich Satan zum einen, ja, und wer sind die Leute, die auf unserer Seite sind? Unser Herrgott, unser Herr Jesus Christus. Und so geht nochmal rein ins erste Buch Mose, ja, im Englisch Genesis, Kapitel 3, Vers 1 bis 24, und schaut mal da, wie der Teufel, der Satan da schon wirkt. Da geht es los. Und als Jesus dann als Gott im Fleische in die Welt kommt, versucht der Satan, sein Herz, obwohl er ohne Sünde geboren wurde, unser Jesus Christus, versucht der Teufel, der Satan, Christus Herzen auch gegen Gott aufzubringen. Dass Christus also rebelliert gegen Gott, den Vater im Himmel, ja, wo er selber Gott im Fleische ist, ja, und geht dazu nochmal rein im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, 1 bis 13. Lukas Kapitel 4, Vers 1 bis 13 und Matthäus Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Die Ereignisse sind etwas anders angeordnet, aber es ist dasselbe Ereignis aus einer unterschiedlichen Perspektive dargestellt. Und die Versuchung, die Christus, der Versuchung beizugeben, sind letztendlich nicht anders als das, was wir heutzutage, womit wir heutzutage auch zu tun haben, ja, fast 2000 Jahre später. Und deswegen ist dieser Abschnitt hier, dieser Bibelvers aus dem Epheserbrief, es ist nicht unser Kampf, es ist Christus Kampf. Aber wir können nur, wir, die wir als reuige Sünder zu Christus kommen, unsere Herzen Jesus Christus zugewandt sind, eins, verstehen, was die Bibel uns sagt aufzeigt, wer denn unsere Gegenspieler sind, und zweitens, was eigentlich erstens ist, dass es nur unser Jesus Christus ist, wir, die wir unsere Herzen Jesus Christus zugewandt haben, dass Christus dann für uns diesen Kampf nicht nur kämpft, aber uns auch schützt vor Sünde und dem Teufel. Ja, das heißt nun nicht, dass wir nicht keinen Leidensweg haben hier als Christen. Also der christliche Weg ist oft ja schwierig, ja, und nicht einfach. Und es gibt viele Hürden, die da sind auch. Und es gibt auch Menschen, die sagen, sie sind Christen, aber was sie sagen und was sie tun, das passt nicht zusammen. Und da hilft eben unser Verständnis, vor allem von diesem aus dem Epheserbrief hier, zu verstehen, dass unser Kampf eben nicht gegen Menschen ist, sondern Leuten, der Teufel, der Satan ist, der die Herzen der Menschen erhärtet. Und alles, was wir tun können, ist uns abwenden vom Bösen oder Leute, die uns Böses tun, und beten und vergeben, aber weiterziehen, wir gehen dann weiter und verstehen, dass es aber nicht unser Kampf ist, sondern dass es unser Jesus Christus ist, der nicht nur für uns kämpft, zeitlebens, sondern auch schon den Kampf vollendet und besiegt hat. Am jüngsten Tag, wenn ihr in die Offenbarung geht, die letzten beiden Kapitel Offenbarung, Kapitel 21 und 22, da seht ihr dann das neue Leben und die neue Welt, die uns unser Jesus Christus voraussagt und auch verspricht. Da wird dann eben Sünde, Tod und Teufel werden dann nicht mehr Teil sein. Gott hat sich dann von denen getrennt und wir, die wir Jesus Christus folgen, sind mit Christus vereint. Nicht nur dann schon, aber jetzt schon, durch den Heiligen Geist in der Gegenwart. Aber nimmt diese spirituellen, die Tricks des Satans zu Herzen, und es ist nur in der Bibel so beschrieben, was denn eben das Problem ist, ja, dass es eben nicht Menschen sind, die, es scheint so zu sein, die unsere Gegenspieler sind, aber es ist der Teufel, der Satan, der die Herzen der Menschen eingenommen hat. Darauf kommt es an. Und was können wir tun? Lest einfach weiter im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 13 bis 18, wo wir dann eben die Waffenrüstung Gottes einnehmen, aufsetzen, annehmen, letztendlich was Christus für uns getan hat am Kreuz. Aber es ist detailliert beschrieben, das ist eine praktische Hilfe, ja, Gottes Wort und im Gebet. Und lest das mal selber durch. Also ich ermutige euch und lest mal weiter, was denn nun das alles beinhaltet, ja. Und das ist die Waffenrüstung Gottes sozusagen, die Christus uns gibt, wir, die wir alle zu ihm kommen als reuige Sünder. Lieber Herr Jesus, wir danken dir hier für dein Wort und dass du uns hilfst zu verstehen, dass unser Kampf gegen den Teufel ist, hier zeitlebens, und dass du uns hilfst zu verstehen, dass wir in eigener Kraft gar keine Möglichkeit haben, diesen Kampf zu beginnen überhaupt, sondern dass wir das dir alles überlassen haben. Wir erinnern uns, wie du den Teufel schon besiegt hast, bevor deiner Kreuzigung, schon das erste Mal im Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, Kapitel 4. Und erinnere uns, dass du uns hilfst, egal, wenn, vor allem wenn wir der Versuchung widerstehen wollen, aber das in einer Kraft nicht tun können, dass wir direkt zu dir kommen, in Wort und Gebet. Und du hilfst uns dann in all diesen Situationen. Danke, dass du uns zeigst, was denn nun hier passiert, und dass du für uns bist und bei uns bist, egal was passiert, und dass du dich nicht änderst, zeitlebens, überhaupt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und bis alle Ewigkeit bleibst du beständig und du änderst dich nicht, lieber Herr Jesus. Und wir danken dir dafür. Danken dir, Herr Jesus, beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.